eigentlich unglaublich, dass Ihnen das immer wieder gelingt. Deinem Urgroßvater haben Sie erzählt, gegen den Erbfeind für das Vaterland. Er hat das tatsächlich geglaubt. Was hat er gekriegt? Granatsplitter in Beine und Kopf. Vor Verdun. Deinem Großvater haben sie gesagt, gegen die slawischen Horden, für die abendländische Kultur. Er hat das wirklich geglaubt. Was hat er gekriegt? Bauchschuss und einen verrückten Kopf vor Stalingrad. Deinem Vater sagen sie jetzt, gegen die Völkermörder, für die Menschenrechte. Unglaublich, er glaubt's. Was wird er wohl kriegen? Und wo wird das sein? Diesmal. Unglaublich. Eigentlich unglaublich.